Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Was habt ihr gerade gedacht, als ihr diesen Titel gelesen habt? Was ist diese Sache, die sicher 100% eintreffen wird? Jeder von uns kennt sie, doch die meisten verleugnen sie oder ziehen sie hinaus und wollen gar nicht darüber sprechen. Der Tod, meine lieben Geschwister, ist das sicherste, mit Konsens der ganzen Menschheit, das eintreffen wird. Der Tod, das wird definitiv geschehen. Doch wir bereiten uns nicht auf ihn vor. Es gibt viele Sachen, auf die sich der Mensch vorbereitet. Viele Sachen, die sind unklar, ob sie überhaupt passieren werden. Wir träumen sehr viel und wir stellen uns viele Sachen vor. Und wir hätten gern dies und wir planen so viel. Doch Allah subhanahu wa ta'ala ist der beste Planer. So wird das eintreffen, was er bestimmt. Und nichts davon wissen wir, außer den Tod. Der Tod ist das, was sicher eintreffen wird. Wir wissen nicht, wann und wo das passieren wird. Doch wir wissen, dass es passieren wird. Und die Sache, dass wir nicht wissen, wo und wann es passiert, sollte uns Angst machen, aber auch gleichzeitig motivieren, dass wir uns auf den Tod vorbereiten. Auf so viele Projekte, auf so viele Angelegenheiten, Ziele bereiten wir uns vor. Doch wie sehr hast du dich auf den Tod vorbereitet? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, jede Seele wird den Tod kosten. Jeder. Bist du darauf vorbereitet? Wenn nicht, dann bereite dich jetzt vor. Bereite dich vor mit Taqwa, mit Gottesfurcht. Bereite dich vor, indem du dich täglich an den Tod erinnerst. Bereite dich vor, indem du täglich Koran liest, Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittest. Bereite dich vor, indem du Allah subhanahu wa ta'ala darum bittest, dass er dich niemals im Stich lässt, niemals alleine lässt. Und dass du dich immer daran erinnerst, täglich solltest du dich an den Tod erinnern. Wie viele Sachen haben wir geplant und sie sind nicht eingetroffen? Wie viele Sachen wollten wir und wir haben es nicht geschafft? Wie viele kennen wir, die so Großes erreichen wollten, doch vorher sie das erreicht hat, was sicher eingetroffen ist? Deswegen, meine lieben Geschwister, der Tod wird uns ereilen, selbst wenn wir in einem hohen Burgschloss uns verschanzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala das sagt im Koran. Deswegen sollten wir uns fürchten und uns darauf vorbereiten. Wir sollten uns darauf vorbereiten, auf die eine Sache, auf diese eine einzige Sache, die 100% eintreffen wird. So warte nicht mehr länger. Hab keine Angst, darüber zu sprechen. Denn je mehr du über eine Sache sprichst, worüber du nicht kennst oder wovor du Angst hast, desto mehr verlierst du die Angst. Desto normaler wird es für dich. Wenn du täglich Allah subhanahu wa ta'ala erwähnst, täglich den Tod gedenkst, dann wird diese Sache normal für dich. Und du wirst dich selbst erinnern. Und irgendwann, wenn der Tod zu dir kommt, dann wirst du sagen, ich wusste es, ich war darauf vorbereitet. Und gehöre ja nicht zu denen, die sagen werden, ah, ist es jetzt schon Zeit, lass mich noch ganz kurz jetzt beten, jetzt fange ich an zu beten, jetzt fange ich an zu fasten, jetzt fange ich an Allah zu glauben. Gehöre nicht zu diesen Leuten. Gehöre zu den Leuten, die das schon jetzt machen. Jetzt wurdest du ermahnt. So fang jetzt an, dich auf den Tod vorzubereiten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, uns verzeihen. Barakallahu fikum. Abonniert diesen Kanal, liebe Geschwister, und verteilt ihn überall, auf dass jeder davon profitieren kann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.